Sie hören das Gedicht Warten auf Weiß nicht was von Joachim Ringelnatz. Gesprochen von Annike Wolf für das deutsche Wikisource-Projekt. Ein Leierkasten ringt sich aus. Es klingt nach Leben und Sterben. Im Schutt, im Winkel hinterm Haus, liegen hässliche Scherben. Am Fenster quält sich ein winziges Tier, läuft immer dieselbe Schleife. Es klingelt, ein Armer bietet mir Schnürsenkel an oder Seife. Es ist nichts neu und nichts verstellt an meinen Gegenständen. Nichts lockt mich hinaus in die Außenwelt. Nichts hält mich hinter vier Wänden.